aktuelles Guthaben beträgt 49 Cent. Damit Sie weiterhin wie gewohnt mobil telefonieren können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Konto bald wieder aufzuladen. Wir verbinden Sie nun mit dem gewünschten Gesprächspartner. Bald Gesprächspartner. 49 Cent. Bald telefonieren.